Deutsche, Pop mit Glatze, feige Heuchler, spieligte Träume, du niemals. Geh zurück, woher du kommst, leck uns am Arsch! Noch einen Funken Moral. Die Werte, für die wir kämpfen, war mir schon immer egal. Auf deine gelobten Worte folgten niemals Taten. So hast du unser Leben und unsere Freundschaft verraten. Zeug und Deutscher, Pop wie Glatze, feige Heuchler, spielende Freunde, du niemals. Geh zurück, woher du kommst, leck uns am Arsch! Woher du kommst, leck uns am Arsch!